Es war damals auf dem Zeltplatz 91. Gerade 18, jung und unbeschwert war diese Zeit. Mein alter Golf, ein Diesel ohne Filter. Es gab kein Facebook, kein Handy hier bei uns am See. Wir machten Feuer, sangen Lieder mit Gitarren. Diese heißen Nächte waren unbeschreiblich lang und schön. Die schönsten Küsse mit den Frauen unterm Sternenzelt. Und jeder war der Größte und jeder war ein Held. Und ich wünsche mir diese Zeit zurück, wie auf dem Zeltplatz 91. Wie auf dem Zeltplatz 91. 1991. Wie auf dem Zeltplatz 91. Musik, laut aus dem Radio, bestückt mit Bandkassetten, ja diese Zeit war ebenso. Wir hatten Sonnenbrand, das erste Tattoo auf dem Oberarm. Über Hautkrebs oder irgendwas dachten wir es gar nicht nach. Nach über 20 Jahren blick ich mit einem Lächeln gern zurück. Seh die alten Freunde vor mir und wünsch ihnen viel Glück auf ihrem Weg. Für die Zeit, die uns noch bleibt, vielleicht sieht man sich ja wieder für alle Ewigkeit. Wie damals 91, auf dem Zeltplatz 91. Wie damals 91, auf dem Zeltplatz 91. Wie damals 91, auf dem Zeltplatz 91. Wie damals 91. Wie damals 91. Auf dem Zeltplatz 91.